Es ist Drill Time und ich hab die Guns on Deck. Gibt es Beef, fallen Schüsse aus dem Cadillac. Wir sind mit den Boys am Block und wir packen Packs, Guy. Ich bin so wie diese Bullets drin in meiner Tag frei. Welt von Ferragamo, ganz mit Laser visieren. Ich hab keine Zeit, denn ich muss Hater frittieren. Es ist die Chat Germany, ich sippe meinen Purple Tea von Burberry, der Scarf. Und die Bullets sind jetzt scharf, so wie diese Tiere, wenn ich auf dich ziele. Und auf meiner Kleidung siehst du grüne Krokodile, ihr seid Pädophile, wir sind kredibile. G's von der Street, ich packe Weed, packe Heat, weil ich nicht sleep, bin ich no sleep. Gang, guck mal, wie ich deine Bitch im Hotel bang, weil ich es drauf hab, wie ein Nutella-Bread, Hustensaft, Jüngling. Ich hab heller Sweat, ich bin on top, wie ein Skyscraper, Elevator. Du bist nur ein kleiner Hater, leider Homosexueller. Ich bin Player, wie ein Dude an einem Pokertisch. Du nimmst deinen Sip vom Juice und liegst sofort im Koma, Bitch. Back to the trap und ich komm mit der Tech und dann schieß ich dich weg. Level up, meine Swag, von Louis der Bag. Und du bist eine Fact, diese Hater sind Match, und Head an den Cap. Von Gucci die Jacke, von Bentley die Kappe, die Bitch will die Latte. Du bist eine Ratte, ich starte die Attacke, weil ich nie was hatte. Ich glaub, was ich will und du nie das Rabatte. Du Bitch, ich bin rich, schieß dir ins Gesicht und ich muss vor Gericht, doch ich geb keinen Fick, ich besteche den Richter, die Ketten glaub wie Lichter. Die Bitch gibt mir jetzt einen Lapdance, ich hab in der Trap Fans und use diese Rap Chance. Früher nothing, jetzt bin ich finally rich, also komm und bügel meine Kleider, Bitch. Blow up die Narrow Gang, ich und der hardest guy in life is like the same bang. Sequestered.